Animals und See sind die Kraniche wieder umher, fern im Norden rauf das Meer. Auf uns herab, ist auch die Heimat.